In den Straßen unserer Stadt werden die Steine alt. Und das Pflaster unserer Väter weicht dem Asphalt. Jene Steine, einst geboren in der Glut, die stummen Zeugen der Vergangenheit, verdammt zur Unbeweglichkeit, sind sie reif nun für den Schuld. Aus der Glut der Erde kamst du heiß wie die Sehnsucht, wie die brennende Sehnsucht auf diese Welt. Stein nach Stein, die Straße je berührt, die bis vor unsere Häuser führt. Beflügeln unseren Bau. Aus der Glut der Erde kamst du heiß wie die Sehnsucht, wie die brennende Sehnsucht auf dieser Welt. Stein nach Stein, wer hat deine Jahre, wer hat deine Wunden je gezählt? Gerüst dieser Welt.